Kadaver in meinem Leichenlager. Du denkst, das ist makaber, doch ich bin Leichenliebhaber. Dein Leichenfetisch ist dem alles gleich. Göttisch ist, sie verdammen und verrotten. Einzig nur für mich. Ich bring die Endzeit in dein gottverdammtes Kaffee. Knie nieder vor der Macht, die das Unmögliche möglich macht. Du wirst geschlachtet und dann aus dem Weg geschaffen. Was hast du dir gedacht, dass dir etwa nichts passiert? Jeder Verrat an mir wird mit dem Tod bestraft. Jede Aktion ist geplant. Was wird dir widerfahren? Nicht irgend so ein Kram, du hängst kopfüber an dem Kran. Für Opfer kein Erbarm, wenn sie für mich zur Hölle fahren. Und kurz nach meiner Tat hol ich deine Leiche ab. Du landest nicht in einem Grab, sondern einem Plastiksack. Und außerhalb der Stadt wird dein Körper da zerhackt. Ich schneide dies und schneide das, bis du in einen Koffer passt. Danach schick ich ihn auf Reise, Versand, fertige Einzelteile deiner Leiche, mit der ich deine Schuld begleiche. Meine kranke Art und Weise macht uns beide für immer zu Todfeinde. Ich sammle die Kadaver in meinem Leichenlager. Du denkst, das ist makaber, doch ich bin Leichenliebhaber. Dein Leichenfetisch ist dem alles gleich. Göttisch ist, sie vergammeln und verrotten. Einzig nur für mich.